SRF 2 Kultur. SRF 2 Kultur, es ist 21 Uhr, damit Zeit für den Hörspieltermin. Am Mikrofon Susanne Jansson. Michel Houellebecqs letzter Roman Soumission, Unterwerfung, erschien zufälligerweise genau an jenem Tag, an dem die Redaktion von Charlie Hebdo zusammengeschossen wurde. Und seitdem heißt es oft, man müsse das Buch nach diesem Tag anders lesen als vorher. Dass Unterwerfung allerdings keine permanente Auseinandersetzung mit dem radikalen Islam braucht und ist, sondern vor allem vor der eigenen, sprich europäischen Haustür kehren will, das beweist nun auch die Hörspielumsetzung von Leonhard Koppelmann, die wir heute und an den kommenden zwei Samstagen, also in drei Teilen, senden. In Koppelmanns wunderbar konzentrierten Audiofassung von Unterwerfung legt der deutsche Hörspielmacher nämlich den Finger genau auf jene Wunde, die uns Europäern und nicht nur den Franzosen am meisten wehtun sollte. In Zeiten, in denen Gruppierungen wie Pegida unsere angeblichen gemeinsamen christlichen abendländischen Werte verteidigen, behauptet der Roman Unterwerfung nämlich, dass der europäischen intellektuellen Elite gar nichts mehr einfällt, was es überhaupt zu erhalten gilt. Als Beispiel, das Ganze spielt in Frankreich in der nahen Zukunft. Viele real existierende Personen treten dabei Houellebecq auf. Und da verbündet sich etwa die politische Linke mit einem muslimischen Politiker, nur weil man glaubt, Marine Le Pen und ihren Rechten nicht mehr anders beikommen zu können. Und damit beginnt die schrittweise Islamisierung des Landes, die aber zumeist offene Türen einrennt. François, das ist die Hauptfigur bei Houellebecq und er ist Professor für Literatur. Und er wird in Koppelmanns Hörspiel quasi Stellvertreter für das gesamte intellektuelle Abendland, wie er da so Glaubenswerte und orientierungslos durch sein Leben stolpert, den Blick allein auf die literarischen Koryphäen der Vergangenheit gerichtet, die leider selbst aber viel zu trostlos sind, um ihm, François, noch Glaube, Liebe, Hoffnung schenken zu können. Nur Sex und Geld scheinen überhaupt noch Antrieb zu geben. Und beides hat der in Frankreich Fuß fassende Islam reichlich zu bieten. Und so dauert es nicht lange, bis François sich unterwirft. Michel Houellebecq. Unterwerfung. Aus dem Französischen von Norma Kassau und Bernd Wilczek. Hörspielbearbeitung und Regie Leonhard Koppelmann. Musik Rainer Römer. Sonntag, 15. Mai. Ich hatte die Abende von Präsidentschaftswahlen immer schon gemocht. Die allgemeine Anspannung aller vermittelt das Gefühl, einen historischen Moment live mitzuerleben. Ich hatte Taramah, Hummus, Blini und Kaviar gekauft. Schon am Vorabend hatte ich zwei Flaschen Rouilly kaltgestellt. Sobald David Pujadas um 19.50 Uhr auf Sendung ging, wusste ich, dass ich einem außergewöhnlichen Fernsehmoment beiwohnen würde. Natürlich bleibt er professionell und lässt sich nichts anmerken. Wäre da nicht der Glanz in seinen Augen? Die Ergebnisse, die er gleich verkünden darf, sind offenbar eine Sensation. Dass der Front National mit 34,1% der Stimmen weit vor den anderen lag, war an sich nicht überraschend. Schon seit Monaten hatten die Umfragen das angekündigt. Aber dahinter lagen die Sozialisten und die Bruderschaft der Muslime Kopf an Kopf. Mit 12,1% der Stimmen war der Kandidat der traditionellen Rechten weit abgeschlagen. Ihr Vorsitzender Jean-François Copé tauchte um 21.50 Uhr auf dem Bildschirm auf. Das ist eine Niederlage, eine heftige Niederlage, für die ich allein die Verantwortung trage. Nur einen Ratschlag an seine Wähler für die Stimmabgabe in der zweiten Runde wollte er noch nicht abgeben. Der Parteivorstand der ÖMP wird in der nächsten Woche tagen und einen Beschluss fassen. Vielen Dank. Um 22 Uhr war das Rennen zwischen dem Kandidaten der Bruderschaft der Muslime und dem der Sozialisten noch immer nicht entschieden. Sollten die Sozialisten heute hier der Bruderschaft unterliegen, würden die beiden Parteien, die seit den Anfängen der 5. Diese Annahme ist dermaßen umwerfend, dass die Kommentatoren insgeheim darauf zu hoffen scheinen. Wie gelähmt hatte man bei der letzten Präsidentschaftswahl 2017 dieses schändliche, aber arithmetisch unabwendbare Spektakel der Wiederwahl eines linken Präsidenten in einem immer unverhohlener, rechtsdenkenden Land mit angesehen. Die Nation hatte sich noch einmal knapp dem Zugriff von Marine Le Pen entzogen. Seitdem hat sich eine seltsame, drückende Stimmung im Land ausgebreitet. Eine beklemmende, fundamentale Hilflosigkeit, dann und wann von aufständischen Funken durchbrochen. Ancient prophecies we have been told. Our land shall be subdued by one more. Einen Monat nach Auszählung der Stimmen der zweiten Runde hatte dann Mohammed bin Abbas überraschend die Gründung der Bruderschaft der Muslime ausgerufen. Nach dem Vorbild der muslimischen Parteien, wie sie in der arabischen Welt existierten, wurde die politische Handlung in ein dichtes Netz von Jugendverbänden, Kultureinrichtungen und karitativen Institutionen verlagert. Tja, keine schlechte Idee. In einem Land, in dem sich die Massenarmut Jahr für Jahr schicksalhaft ausbreitet. Und so trug diese Politik der Vernetzung schließlich Früchte und hatte zur Folge, dass die Bruderschaft der Muslime auch außerhalb des konfessionellen Rahmens potenzielle Wähler fand. Und das mit durchschlagendem Erfolg. Erst kurz nach Mitternacht, als gerade meine zweite Flasche Rouilly zur Neige ging, kamen die endgültigen Ergebnisse. Der Stimmen auf den zweiten Platz. Manuel Valls hielt eine kurze, sehr nüchterne Ansprache. Ich beglückwünsche die beiden führenden Kandidaten. Muss aber jede weitere Entscheidung über eine Empfehlung für den zweiten Wahlgang auf den Abschluss der Tagung unseres Parteivorstands verschieben. Vielen Dank. Zur Person. Eigentlich hätte ich über die Niederlage der Sozialisten traurig sein sollen. Schließlich hatten mir die allerletzten Überbleibsel einer agonisierenden Sozialdemokratie über alle Jahre hinweg ein entspanntes Leben erlaubt. Durch ein System von Vergünstigungen und vielfältigen sozialen Vorteilen. Während des Studiums unter anderem durch schlechte, aber billige Mahlzeiten in der Mensa. Dann durch ein Forschungsstipendium und schließlich durch meine Berufung an die Universität. Die Gesamtheit meiner Tage konnte ich so einer Beschäftigung widmen, die ich mir selbst auserkoren hatte. Dem freien, geistigen Umgang mit einem Freund. Mit Joris Karl Heusmanns. Allein die Literatur vermittelt das Gefühl von Verbundenheit mit einem anderen menschlichen Geist. Mit allem, was diesen Geist ausmacht. Mit seinen Schwächen und seiner Größe. Seinen Grenzen, seinen Engstirnigkeiten, seinen fixen Ideen, seinen Überzeugungen. Mit allem, was ihn berührt, interessiert, erregt oder abstößt. Allein die Literatur erlaubt es uns, mit dem Geist eines Toten in Verbindung zu treten. Mein Leben ekelt mich an. Ich bin meiner überdrüssig. Aber deswegen ein neues Leben zu führen, ist doch ein großer Schritt. Außerdem, so verstört ich in den Kapellen auch bin, sobald ich sie verlasse, werde ich wieder gleichgültig und gefühllos. Im Grunde ist mein Herz durch das lockere Leben verhärtet und vertrocknet. Ich bin zum Nichtsnutze. Ich rief mir die Worte Dutals aus Heusmanns Unterwegs in Erinnerung. Wenn ich meine Portion Sellerie mit Remoulade oder Stockfischpüree in den Fächern der metallenen Krankenhaustabletts empfing, die die Bullier-Mensa ihren unglücklichen Nutzern zur Verfügung stellte. Durtal labte sich an ungenießbaren Dingen. Ihm wurde ein in einem Bottich vergessener Kalbskopf, zu Tode gebratene Koteletts, in der Pfanne verkohltes Gemüse serviert. In der Verfassung, in der er sich befand, amüsierte er sich über dieses menschenunwürdige Mittagessen. Begnügte sich mit einem minderwertigen Wein, der in der Kehle kratzte, und trank schicksalsergeben einen Kaffee, der auf dem Boden der Tasse Torfmull zurückließ. Ein Studium im Fachbereich Literaturwissenschaften führt bekanntermaßen zu so ziemlich gar nichts. Außer für die begabtesten Studenten zu einer Hochschulkarriere im Fachbereich Literaturwissenschaften. Wir haben es hier im Grunde mit einem recht ulkigen System zu tun, das kein anderes Ziel hat, als sich selbst zu erhalten. Die über 95% Ausschuss nimmt man gerne in Kauf. Nun schaden solche Studien aber auch nicht und können sogar einen geringfügigen Nutzen abwerfen. Ein junges Mädchen, das sich als Verkäuferin bei Celine oder Hermes bewirbt, muss selbstverständlich und in allererster Linie gepflegt auftreten. Ein Abschluss in Literaturwissenschaften kann ein zusätzlicher Pluspunkt sein. Dem Arbeitgeber wird eine gewisse mentale Beweglichkeit garantiert, die die Möglichkeit weiterer Karriereschritte nicht ausschließt. wo ansonsten keine brauchbaren Kompetenzen vorhanden sind. Außerdem ist die Literatur in der Industrie der Luxusgüter seit jeher positiv konnotiert. Beruhige dich, meine Tochter. Ich habe deine Sünden durch meine Leiden wieder gut gemacht. Um deine Reichtümer auszugleichen, habe ich in völliger Armut gelebt. Du brauchtest eine große Anzahl von Kleidern und ich hatte nur ein einziges Gewand. Und die Soldaten zogen es mir aus und würfelten darum. Meine Nacktheit war die Buße für dein eitles Herausputzen. Tatsächlich gehörte ich der winzigen Randgruppe der begabtesten Studenten an. Ich hatte meine Dissertation mit Summa Cum Laude abgelegt und so wechselte ich fast nahtlos von der Paris Quatre Sorbonne, wo ich studiert hatte, zur Université Paris Trois, wo ich fortan lehren sollte. Ich hatte nie die geringste Begabung für die Lehre. Vielleicht noch schlimmer. Ich mag keine jungen Leute. Ich habe sie nie gemocht. Selbst als man mich als einen der ihren hätte bezeichnen können. Die Vorstellung von Jugend implizierte, wie mir schien, einen gewissen Enthusiasmus gegenüber dem Leben oder vielleicht eine Art des Aufstands, begleitet von einem mindestens vagen Gefühl der Überlegenheit hinsichtlich der Generation, die zu ersetzen man bestimmt war. Niemals habe ich das derartiges empfunden. Dabei hatte ich in meiner Jugend sehr wohl Freunde gehabt. Genauer gesagt waren da einige wenige Kameraden, mit denen ich ohne größeren Widerwillen zwischen den Seminaren gemeinsam einen Kaffee oder ein Bier trinken gegangen war. Vor allem aber hatte ich Frauen gehabt. Oder, wie man damals sagte, Freundinnen. Ungefähr eine pro Jahr. Sie sind über 40. Sie sind über das Alter hinaus, in dem nicht so sehr Gedankenimpulse, sondern das Erwachen des Körpers für die Versuchungen verantwortlich ist. Jetzt sind sie in der Phase, in der die schlüpfrigen Gedanken zuerst die Fantasie wecken, bevor die Sinne erwachen. Daher müssen sie weniger gegen ihren schlafenden Körper kämpfen, als gegen ihre Seele, die ihn stimuliert und verwirrt. Andererseits haben sie einen Überschuss an Zärtlichkeit und keine Frau, keine Kinder, denen sie sie schenken können. Doch mein Gott! Sie brauchen sich gar nicht so furchtbar zu beklagen, denn, verstehen Sie, Hauptsache ist, dass Sie die Frau nur körperlich lieben. Wenn der Himmel Ihnen die Gnade erweist, kein Gefangener Ihrer Gefühle zu sein, dann wird mit ein bisschen gutem Willen alles gut. Doch Sie können nicht ewig zwischen zwei Stühlen sitzen. Der Augenblick wird kommen, da Sie sich auf einen setzen und den anderen fortschieben müssen. Mittwoch, 18. Mai. Als ich nach der Wahl wieder meine Kurse an der Fakultät abhielt, hatte ich zum ersten Mal auch das Gefühl, dass etwas passieren könnte. Das politische System, in das ich seit meiner Kindheit hineingewachsen bin, droht mit einem Schlag zu zerspringen. Ich kann gar nicht genau sagen, was mir diesen Eindruck vermittelte. Vielleicht war es die Haltung meiner Masterstudenten. Für gewöhnlich sind sie amorph und unpolitisch. Heute aber wirken sie angespannt und ängstlich. Und suchen mit ihren Smartphones und Tablets offenbar nach jedem noch so kleinen Hinweis. Vielleicht war es aber auch die Haltung der Studentinnen in Burka, die sich selbstsicherer und gemächlicher als sonst in Dreierreihen über die Gänge bewegten. Ohne die Wände zu berühren. Als würden sie bereits über das Territorium herrschen. Was mich jedoch wirklich schockierte, war die Schlaffheit meiner Kollegen. Sie haben anscheinend kein Problem. Fühlen sich null betroffen. Wer einmal Hochschullehrer geworden ist, der kann sich nicht mehr im geringsten vorstellen, dass eine politische Entwicklung sich auf seine Karriere auswirken mag. Ich beschloss, meine Gedanken mit meiner Kollegin Marie-Françoise Tanneur zu teilen. Glaubst du, dass unsere Kollegen zu Recht so ruhig sind? Ach, ein bisschen Kosmetik zur Beruhigung der Gemüter. Warte ab. Mein Mann arbeitet bei der DGSI. Ich starrte sie verblüfft an. Es war das erste Mal seit 10 Jahren, dass ich sie traf und mir bewusst wurde, dass sie einmal eine Frau gewesen war. Dass sie selbst jetzt in gewisser Weise noch eine ist. Und es einen Mann gibt, der diese untersetzte, gedrungene, fast froschartige Kreatur einmal begehrt hat. Brauchst du gar nicht so zu gucken. Zum Glück deutete sie meinen Gesichtsausdruck falsch. Darüber wundern sich immer alle. Aber du weißt schon, was das für ein Dienst ist? Dein Mann ist so eine Art Spion? Nein, nicht wirklich. Die Spione gehören eher der DGSE an, dem Auslandsnachrichtendienst. Sie unterstehen dem Verteidigungsministerium. Die DGSI untersteht dem Innenministerium. Also eine Art politische Polizei. Offiziell mögen Sie den Begriff nicht so, aber ja, das trifft es einigermaßen. Sie überwachen dort die Extremisten, diejenigen, die in den Terrorismus abrutschen könnten. Das ist eine ihrer Hauptaufgaben. Ach so. Komm doch mal bei uns zu Hause vorbei. Mein Mann kann dir das alles erklären. Auf jeden Fall wird es nach den Wahlen mächtig rumsen. Und zwar direkt bei uns an der Uni. Alain Tanneur. Ich besuchte die beiden also in ihrer Wohnung am Square Verminus. Gleich nachdem ich zum Kommissar befördert worden war, habe ich meine Versetzung zum Nachrichtendienst beantragt. Das war für mich wie eine Berufung. Ihr Mann sprach zu meiner Überraschung überhaupt nicht dem Bild eines Geheimdienstmitarbeiters, wie ich es im Kopf hatte. Wen stelle ich mir eigentlich vor? Wahrscheinlich eine Art Korse, eine Mischung aus Gauner und Schnapshändler. Er lächelte und wirkte adrett. Sein Schädel schien wie poliert. Alles an ihm strömt eine altmodische Eleganz aus. Er schenkte uns etwas Portwein ein. Die Verhandlungen zwischen den Sozialisten und der Bruderschaft der Muslime gestalten sich sehr viel schwieriger als angenommen. Obwohl die Muslime bereit sind, den Linken mehr als die Hälfte der Ministerien zu geben. Inklusive den Schlüsselministerien, also dem Innen- und Finanzministerium. Das machen Sie sehr geschickt. In Sachen Wirtschaft und Steuerpolitik gibt es kaum Divergenzen. Auch nicht in der Sicherheitspolitik. Die Bruderschaft hat ja im Gegensatz zu ihren sozialistischen Partnern durchaus ein paar Mittel, um Ordnung in die Städte zu bringen. Alain berichtete, dass es zwar kleine Unstimmigkeiten in der Außenpolitik gab, da die Bruderschaft sich von Frankreich eine deutlichere Verurteilung Israels wünschen würde. Doch er war zuversichtlich, dass sie sich schon mit den Linken einigen würden. Die wirklichen Schwierigkeiten und Stolpersteine sind die Verhandlungen über das Bildungsministerium. Ja, für die Sozialisten ist der Bildungssektor schon aus alter Tradition wichtig. In der Lehrerschaft hat man die Sozialistische Partei nie aufgegeben. Aber jetzt haben sie es mit einem mindestens ebenso motivierten Verhandlungsgegner zu tun, der unter keinen Umständen nachgeben wird. Die Bruderschaft der Muslime ist eine besondere Partei, wissen Sie. Sie interessiert sich nicht für die üblichen politischen Streitereien. Und vor allem ist die Wirtschaft für sie nicht der Kern der Dinge. Ihr sind Demografie und Bildung wesentlich. Die Bevölkerungsgruppe mit der höchsten Geburtenrate, diejenige, die ihre Werte durchsetzen kann, gewinnt. So einfach ist das in deren Augen. Wirtschaft, Geopolitik, das ist nur Augenwischerei. Wer die Kinder unter Kontrolle hat, der hat die Zukunft unter Kontrolle. Und Schluss. Wollen Sie noch ein Glas? Ich hole uns mal was zu knabbern. Aber was will die Bruderschaft denn in der Bildungspolitik erreichen? Ja, nach dem Konzept der Bruderschaft muss jedes französische Kind von Anfang bis Ende seiner Schulzeit in den Genuss einer islamischen Erziehung kommen. Islamischer Unterricht unterscheidet sich aber in jeder Hinsicht sehr stark von einem laizistischen. Er kann beispielsweise unter keinen Umständen gemischtklassig sein. Überhaupt sollen nicht alle Schulformen für Mädchen zugänglich sein. Im Grunde wünschen die Muslimbrüder sich, dass die Mehrheit der Mädchen nach der Grundschule eine Hauswirtschaftsschule besucht und so schnell wie möglich heiratet. Eine kleine Minderheit darf vor der Heirat Literatur oder Kunst studieren. Das ist ihre Vorstellung von einer idealen Gesellschaft. Glauben Sie, dass sie sich in den Verhandlungen durchsetzen kann? Es bleibt ihnen nichts anderes übrig. Wenn sie es nicht schaffen, sich zu einigen, wird der Front National siegen. Diese Möglichkeit besteht übrigens auch, wenn sie sich einigen. Sie kennen die Umfragen so gut wie ich. Oh ja. Auch wenn Copé gerade verkündet hat, sich zu enthalten, werden 85% der ÖMP-Wähler ihre Stimme dem Front National geben. Das wird eng, sehr eng, wirklich 50-50. Dann die letzte Möglichkeit, die den Muslimbrüdern bleibt, ist eine systematische Zweiteilung der Schulbildung in Betracht zu ziehen. Tja, in Sachen Polygamie ist es übrigens schon zu einer Einigung gekommen, die gut als Modell herhalten könnte. Moment, was? Die republikanische Ehe, also die Verbindung zwischen zwei Menschen, gleich welchen Geschlechts, bleibt unangetastet. So. Die unter Umständen auch polygame islamische Eheschließung hat keine zivilrechtlichen Auswirkungen, soll aber anerkannt werden und gewisse Vorzüge hinsichtlich Sozialversicherung und Steuern mit sich bringen. Glauben Sie das wirklich? Doch. Das kommt mir ungeheuerlich vor. Das hat man bei den Verhandlungen schon schriftlich festgehalten. Mit der Bildung könnte es ganz ähnlich laufen. Die staatliche Schule bliebe, wie sie ist, nur mit sehr viel weniger Geld ausgestattet. Gleichzeitig aber würde ein Netz muslimischer Privatschulen errichtet werden, die von der Gleichwertigkeit der Abschlüsse und außerdem von privaten Zuwendungen profitieren könnten. öffentliche Schulen würden natürlich sehr schnell zu Institutionen zweiter Klasse werden. Und Eltern, die sich auch nur ein wenig um die Zukunft ihrer Kinder sorgen, würden sie vorzugsweise im muslimischen Schuldienst unterbringen. Na, mit der Uni ist es ähnlich. Auf die Sorbonne sind sie besonders wild. Saudi-Arabien ist bereit, die Uni mit nahezu unbegrenzten finanziellen Mitteln auszustatten. Wir werden eine der reichsten Universitäten der Welt sein. Und Rediger soll Präsident werden? Ja, er vertritt seit mindestens 20 Jahren beharrlich islamfreundliche Positionen. Er ist ja sogar konvertiert. Tja. Ich nehme an, das ist alles furchtbar geheim. Ich verstehe gar nicht, was Sie bewegt, mir das alles zu erzählen. Unter normalen Umständen würde ich natürlich stillschweigen machen, aber das ist alles bereits an die Öffentlichkeit gelangt. Das ist es auch, was uns im Dienst Sorgen macht. Alles, was ich Ihnen eben erzählt habe und sogar mehr, konnte ich auch schon auf den Blogs der Identitären nachlesen. Auf denen, die wir hacken konnten. Das ist fast mehr, als sie herausbekommen hätten, wenn sie die sichersten Räume des Innenministeriums verwanzt hätten. Das Schlimmste ist, dass sie die Bombe nicht hochgehen lassen. Es gibt keine Pressemeldung, keine große Enthüllung für die breite Öffentlichkeit. Die warten ganz einfach ab. Das hat es noch nie gegeben. Die Situation ist wirklich beängstigend. Ich wollte etwas mehr über die Identitäre Bewegung von ihm erfahren, aber er machte dicht. Ich vertraute ihm an, dass ich einen Kollegen an der Uni hätte, der den Identitären nahegestanden, sich aber von ihnen distanziert habe. Ja, das sagen sie alle. Und Waffen? Manche dieser Gruppen sollen welche besitzen. Ja, es gab Gerüchte über Gelder von russischen Milliardären. Aber keine Beweise dafür. Die Identitären. Der Kollege, von dem ich gesprochen hatte, Godefroy L'Empereur, war ein junger Mann mit kantigem Gesicht und sehr weißer Haut. Er war als Spezialist für Léon Blois an mein Institut berufen worden. Mit 20 war ich tatsächlich fasziniert von Blois. Er war die ultimative Waffe gegen das 20. Jahrhundert und seinen klebrigen Humanitarismus. Gegen Sartre und Camus, gegen all die Hanswurste der engagierten Literatur. Aber auch gegen diese widerlichen Formalisten, den Nouveau Roman und diesen ganzen folgenlosen Quatsch. Jetzt bin ich 25 und ich muss zugeben, dass diese ganze spirituell-sakrale Dimension, an der Blois sich berauscht, mir so ziemlich gar nichts mehr sagt. Umso mehr Freude habe ich jetzt an Maupassant oder Flaubert, sogar an Zola. Jedenfalls, wenn es nur ein paar Seiten sind. Und natürlich am sehr erstaunlichen Heusmanns. Seine Aura des Rechtsintellektuellen war verführerisch. Das verlieh ihm an der Uni eine gewisse Sonderstellung. Er residierte in der Rue Cardinal Mercier in einem versteckt liegenden kleinen Stadtpalais, luxuriös und elegant, wie es für das Zweite Kaiserreich typisch war. Mit größter Sicherheit kann er sich das kaum von seinem Hochschullehrereinkommen leisten. Sie stehen der Identitären Bewegung nahe, richtig? Ich weiß, dass an der Uni solche Gerüchte kursieren. Aber ja, das stimmt. Ich habe der Bewegung angehört, vor ein paar Jahren, als ich an meiner Doktorarbeit schrieb. Aber inzwischen habe ich den Kontakt verloren. Und was hat Sie an der Bewegung interessiert? Sehen Sie, die Identitären bestehen aus zahlreichen, im Prinzip miteinander verfeindeten Gruppierungen. Katholiken, Solidaristen, die dem Dritten Weg nahestehen, Royalisten, Neopaganisten, unverfälschte Laizisten aus dem linksextremen Lager. Aber mit der Gründung der Ureinwohner Europas wurde plötzlich alles anders. Damit ist es ihnen gelungen, eine klare Botschaft zu verkünden, die alle vereint. Wir sind Europas Urbevölkerung, die Ersten auf diesem Grund und Boden. Und wir lehnen die islamische Kolonisierung ab. Ebenso lehnen wir amerikanische Firmen ab und den Aufkauf unseres ererbten Landes durch die neuen Kapitalisten aus Indien, China und anderswo. Und Sie haben Geronimo, Cochise, Sitting Bull für sich sprechen lassen, was recht geschickt war. Vor allem haben Sie eine grafisch sehr innovative Internetseite betrieben mit packenden Animationen und gut abgehender Musik, was Ihnen ein neues Publikum beschert hat, ein junges Publikum. Und glauben Sie, dass die Identitären jetzt darauf aus sind, einen Bürgerkrieg anzuzetteln? Ja, zweifellos. Ich werde Ihnen einen Text geben, der im Netz erschienen ist. Warten Sie. Hier. erreichte mir ein Dutzend zusammengeklammerter, kleingedruckter Blätter. Den Bürgerkrieg vorbereiten. Der Titel des Dokuments ließ in der Tat keinen Zweifel. Naja, es gibt noch viel mehr von der Art. Aber das hier ist am besten zusammengestellt. Es sind glaubwürdige Statistiken über alle 22 Länder der EU darin. Und es kommt zu folgendem Schluss. Transzendenz sei ein selektiver Fortpflanzungsvorteil. Naja, diejenigen Paare, die sich zu einer der drei Buchreligionen bekennen, die an den Werten des Patriarchats festhalten, bekommen mehr Kinder als atheistische oder agnostische Paare. Frauen sind weniger gebildet, Hedonismus und Individualismus sind weniger ausgeprägt. Der atheistische Humanismus, auf dem unser laizistisches Zusammenleben beruht, sei zum baldigen Verfall verurteilt. Es stehe zu erwarten, dass der Anteil der gläubigen Bevölkerung rasch steigen werde. Das betreffe im Besonderen die muslimische Bevölkerung, selbst ohne die Zuwanderung, die diesen Effekt noch verstärke. Die Identitären Europas gehen davon aus, dass zwischen den Moslems und dem Rest der Bevölkerung früher oder später ein Bürgerkrieg ausbrechen muss. Wenn sie eine Chance haben wollen, diesen Krieg zu gewinnen, so lautet ihr Schluss, dann wäre es besser, wenn der Krieg so früh wie möglich ausbreche. In jedem Fall vor 2050. Vorzugsweise noch viel früher. Das klingt logisch. Naja, auf politischer und militärischer Ebene haben sie mit Sicherheit recht. Bleibt abzuwarten, ob sie sich jetzt schon zum Handeln entschlossen haben. Und in welchen Ländern, ne? Die Multikulti-Ideologie ist in Skandinavien um einiges erdrückender als in Frankreich. Es gibt zahlreiche kampferprobte militante Identitäre. Auf der anderen Seite ist die Armee unbedeutend. Sie wäre vermutlich nicht in der Lage, einem ernsthaften Aufstand etwas entgegenzusetzen. Wenn es in nächster Zeit irgendwo in Europa einen großen Aufstand gibt, dann also vielleicht in Norwegen oder Dänemark. Auch Belgien und Holland sind potenziell instabil. Die Familie. Nach diesem Gespräch schien es mir ratsam, einen Rückzugsort zu suchen. Für den Fall, dass die Dinge bald ausarten. Mein Vater lebte in einem Chalet im Ekrin-Massiv. Seit kurzem, zumindest hatte ich es erst vor kurzem erfahren, hatte er eine neue Lebensgefährtin. Meine Mutter trauerte in Nevers vor sich hin, wobei ihr einzig ihre französische Bulldogge-Gesellschaft leistete. Seit etwa 10 Jahren hatte ich fast nichts mehr von ihnen gehört. Die beiden Babyboomer haben stets einen schonungslosen Egoismus an den Tag gelegt. Und es gibt keinen Grund zu glauben, dass sie mich mit Wohlwollen aufnehmen werden. Ich fragte mich schon manchmal, ob ich meine Eltern vor ihrem Tod noch einmal sehen würde. Aber meine Antwort fiel immer negativ aus. Daran wird selbst ein Bürgerkrieg nichts ändern. Sie finden schon einen Grund, mich abzuweisen. In dieser Hinsicht waren sie immer sehr erfinderisch. Dann gab es noch einige Freunde. Viele waren es nicht, um ehrlich zu sein. Die meisten hatte ich etwas aus den Augen verloren. Gut, da ist noch Alice, die ich zweifellos als Freundin bezeichnen kann. Aber insgesamt war ich nach meiner Trennung von Myriam in höchstem Maße allein. Er sah sich erschöpft. Er wusste, dass er nicht mehr die Kraft hatte, die letzten Wurzeln auszureißen. Und bei der Vorstellung, dass er noch Tugenden in sich säen, diesen trockenen Boden pflügen und diese tote Erde düngen müsste, wurde er beinahe ohnmächtig. Er fühlte sich unfähig zu jeder Arbeit und war zugleich überzeugt, dass Gott ihn zurückwies, dass Gott ihm nicht mehr helfen würde. Diese Gewissheit ging ihm unter die Haut. Donnerstag, 19. Mai. Am nächsten Tag rief ich L'Empereur an. Ich bot ihm an, etwas trinken zu gehen. Er schlug vor, sich im Demas an der Place de la Contrescarpe zu treffen. Ein Mann mit Geschmack. L'Empereur bestellte ein Glas Champagner. Ich begnügte mich mit einem Leff vom Fass und etwas zum Knabbern. Die politische Situation scheint sehr unsicher zu sein. Ganz ehrlich, was würden Sie an meiner Stelle tun? Ich glaube, ich würde mir zuerst ein neues Bankkonto zulegen. Warum ein neues Konto? Nun, es ist nicht sicher, ob die jüngsten Entwicklungen auf Seiten der Sozialisten von deren Wählern geschätzt werden. In dem Moment verstand ich, dass er alles wusste. dass er noch immer aktiv in der Bewegung war, vielleicht sogar eine tragende Rolle spielte. Unter diesen Umständen wäre ein Sieg des Front National ganz und gar wahrscheinlich. Der wiederum muss den Austritt aus der EU und aus dem Euro vorantreiben. Da hatte L'Empereur recht, denn das hatte der Front National seinen Wählern versprochen, die in der Mehrheit Souveränisten waren. Das wird zunächst eine handfeste Finanzkrise auslösen. Und es ist nicht gesagt, dass die französischen Banken das überleben. Ich würde Ihnen darum empfehlen, ein Konto bei einer ausländischen Bank zu eröffnen. Und das ist alles? Das ist schon viel. Ansonsten gibt es einen Ort außerhalb von Paris, an den Sie sich eine Weile zurückziehen können? Nein, eigentlich nicht. Ich würde Ihnen trotzdem raten, sich auf den Weg zu machen, ohne lange abzuwarten. Suchen Sie sich ein kleines Hotel auf dem Land. Sie wohnen in Chinatown, nicht wahr? Ja. Avenue de Choisy. Ah. Ja, es ist unwahrscheinlich, dass es dort zu Plünderungen oder schweren Zusammenstößen kommen wird. Aber trotzdem würde ich an Ihrer Stelle gehen. Puh. Ich fühle mich ein bisschen wie eine Ratte auf einem sinkenden Schiff. Ratten sind sehr schlaue Tiere. Sie werden die Menschen höchstwahrscheinlich überleben. Ihr soziales Netz ist jedenfalls um einiges stabiler. Ja, aber das Studienjahr ist noch nicht ganz um. Ich habe noch 2 Wochen lang Seminare. Es kann doch alles Mögliche passieren. Die Situation ist alles andere als vorhersehbar. Aber was mir so gut wie unmöglich erscheint, ist, dass das Studienjahr unter normalen Bedingungen zu Ende geht. Ein leicht verächtliches Lächeln umspielte seine Lippen und trotzdem begann mir L'Empereur merkwürdigerweise sympathisch zu werden. Ich bestellte ein zweites Bier. Diesmal eines mit Himbeeraroma. Freitag, 20. Mai. Am nächsten Tag eröffnete ich in der Barclays-Niederlassung in der Avenue de Gobelin ein Konto. Der Transfer der Gelder dauert nur einen Werktag. Ich beschloss, zu Fuß nach Hause zu gehen. Die Formalitäten für den Bankwechsel hatte ich mechanisch, fast reflexhaft erledigt. Jetzt wollte ich nachdenken. Als ich die Place d'Italie erreichte, überwältigte mich plötzlich die Vorstellung, dass alles verschwinden könnte. Die kleine Schwarze mit den Locken und dem knackigen Arsch in den engen Jeans, die auf den 21er-Bus wartet, die wird sicher verschwinden. Verschwinden oder zumindest einer ernstzunehmenden Resozialisierung unterzogen werden. Auf dem Vorplatz des Einkaufszentrums Italie 2 standen wie üblich Aktivisten. Heute von Greenpeace. Die werden auch verschwinden. Ich trat durch die gläsernen Türen, die in das Erdgeschoss der Ladengalerie führten. Drinnen war das Bild weniger einheitlich. Werken, schenken, basteln. Ist nicht angreifbar. Die Tage von Jennifer hingegen wären wohl jetzt hält. Dort gibt es nichts, was sie für eine junge Muslime gehört. Secret Stories dagegen? Müsste sich überhaupt keine Sorgen machen. Dort verkaufte man Markendessous zu Outlet-Preisen. Der Erfolg vergleichbarer Geschäfte in den Einkaufspassagen von Riad und Abu Dhabi war nicht zu leugnen. Weder Chantal Thomas noch La Perla hätten von einer islamischen Regierung irgendetwas zu befürchten. Während die reichen Araberinnen tagsüber die undurchdringliche schwarze Burka tragen, verwandelt sie sich abends in schillernde Paradiesvögel. Mieder. Transparente BHs, Strings mit bunter Spitze und Schmucksteinen. Also genau das Gegenteil der westlichen Frauen, die sich tagsüber sexy und elegant kleideten, weil ihr sozialer Status auf dem Spiel stand, abends aber zusammensanken und in unförmige Freizeitklamotten stiegen. Und beim Gedanken an Verführungsspielchen nur müde abwinken. Zu Hause angekommen, schenkte ich mir ein großes Glas Wein ein und tauchte in Trugbilder ab, den ich als einen der besten Romane von Heusmanns in Erinnerung hatte. Das Vergnügen bei der Lektüre war geheimnisvollerweise so lebendig wie vor 20 Jahren. Das lauwarme Glück alter Paare wurde vielleicht nie sanfter beschrieben. Jeanne und André kannten bald nur noch unschuldige Zärtlichkeiten. Eine mütterliche Zufriedenheit. Manchmal zusammen zu schlafen, sich einfach nebeneinander auszustrecken, um beieinander zu sein und sich zu unterhalten, ehe sie sich Rücken an Rücken zum Einschlafen hinlegten. Das ist schön. Aber ist es möglich? Ist so etwas heutzutage vorstellbar? In jedem Fall gab es einen Zusammenhang mit den kulinarischen Freuden. Die Esslust hatte sich bei ihnen im Gefolge einer zunehmenden Gleichgültigkeit der Sinne wie ein neuer Reiz eingeschlichen. vergleichbar der Leidenschaft von Priestern, die, von der Fleischeslust ausgeschlossen, vor delikaten Gerichten und altem Wein wiehern. Ja, in einer Zeit, in der die Frau selbst ihr Gemüse einkaufte, putzte, das Fleisch vorbereitete, das Ragout stundenlang köcheln ließ, konnte eine zärtliche, nährende Bindung entstehen. Die Entwicklungen in der Haltbarmachung von Nahrung jedoch hatten dieses Gefühl, das allerdings, wie Heusmanns offen zugab, nur ein schwacher Trost für den Verlust der körperlichen Freuden war, verdrängt. Heusmanns selbst hatte sein Leben nicht mit einer dieser Kochtopffrauen geteilt. Laut Baudelaire die einzigen, die neben den Dirnen einem Literaten nach seinem Geschmack sein können. Hätte Miriam sich mit den Jahren zu einer Kochtopffrau entwickelt? Wie Heusmanns gegen den Strich der Höhepunkt seines Schaffens war, war Miriam vermutlich der Höhepunkt meines Liebeslebens. Wie kann ich den Verlust meiner Geliebten verwenden? Mit dieser Frage beschäftigte ich mich gerade, als mein Handy klingelte. Seltsamerweise war sie es. Hallo. Miriam? Nein. Was? Ja, es ist schön, dass du anrufst. Ja, ich dachte nur, vielleicht könnten wir uns morgen Abend sehen. Ja? Morgen ist dein Geburtstag. Ja? Hast du es vielleicht vergessen? Ja, das hätte ich ehrlich gesagt völlig vergessen. Außerdem habe ich dir noch was anderes zu sagen. Also, es wäre gut, wenn wir uns sehen könnten. Samstag, 21. Mai. Ich erwachte um 4 Uhr morgens. Nach Miriams Anruf hatte ich noch lange in Mart gelesen. Ich hatte nur wenig mehr als 3 Stunden geschlafen. Die Frau, nach der Heusmanns sein Leben lang suchte, hatte er schon im Alter von 27 oder 28 Jahren in diesem seinem ersten Roman beschrieben. Eine Kochtopffrau. Die aber, wie er ausführte, die Fähigkeit haben sollte, in bestimmten Augenblicken zur Dirne zu werden. Und das klingt zunächst nicht weiter kompliziert, dass eine Frau zur Dirne wird. Jedenfalls weniger kompliziert, als eine Sauce Bernays zustande zu bringen. Und doch suchte er diese Frau vergeblich. Und ich bin bisher nicht erfolgreicher gewesen. An sich bedeutete es mir nichts, 44 zu werden. Es war ein Geburtstag wie jeder andere. Aber Heusmanns hat mit 44 zum Glauben zurückgefunden. Vom 12. bis zum 20. Juli 1892 war er erstmals im Trappistenkloster von Igny an der Marne. Am 14. Juli ging er, nach enormen Zweifeln, die er in unterwegs peinlichst genau beschreibt, zur Beichte. Am 15. Juli empfing er zum ersten Mal seit seiner Kindheit die Kommunion. Das Sakrament begann sanft und ohne spürbare Folgen Wirkung zu zeigen. Christus öffnete nach und nach diese geschlossene Wohnung und lüftete sie. Das Licht überflutete Durtal. Durch die Fenster seiner Sinne, die bis dahin in wer weiß welche Senkgrube, in wer weiß welches feuchte und im Dunkeln liegende Gehege hinabgeblickt hatten, durch diese Fenster betrachtete er plötzlich in einer Lichtschneise, soweit das Auge reichte, den Himmel. Er empfand die fast kindliche Freude eines Kranken, der zum ersten Mal das Haus verlässt, des Genesenden, der, nachdem er ans Zimmer gefesselt gewesen war, endlich den Fuß nach draußen setzt. Alles verjüngte sich. Am liebsten hätte Durtal seine Begeisterung und seinen Glauben in diese Landschaft hinausgeschrien. Endlich hatte er Freude am Leben. Der Lebensekel zählte nicht mehr angesichts solcher Augenblicke, die kein rein irdisches Glück zu schenken vermag. Es fiel mir nicht schwer, nachzuvollziehen, dass sich jemand vom Klosterleben angezogen fühlte, auch wenn sich mein Standpunkt, wie mir bewusst war, sehr von dem Heusmanns unterschied. Seinen ausgestellten Ekel vor der fleischlichen Sinneslust kann ich weder nachfühlen noch begreifen. Mein Körper war ein stetiger Quell diverser Leiden. Migräne, Hautkrankheiten, Zahnschmerzen, Hämorrhoiden. Einzig mein Schwanz machte sich mir nie durch Schmerzen bemerkbar, sondern nur durch rauschhaften Genuss. Bescheiden, aber robust, hat er mir stets treu gedient. Das heißt, vielleicht ist es sogar umgekehrt. Und ich diene ihm. Der Gedanke war nicht abwegig. Doch sein Regiment war ein sanftes. Nie befahl er mir etwas. Gelegentlich ermunterte er mich nur in aller Bescheidenheit, ohne Groll und Wut, ein geselligeres Leben zu führen. Heute Abend wird er sich für Miriam einsetzen. Er hatte zu Miriam immer ein gutes Verhältnis gehabt. Sie hatte ihn immer mit Zuneigung und Respekt behandelt, was mir eine große Freude war. Und Grund zur Freude habe ich für gewöhnlich wenig. Eigentlich nur noch bei diesen Gelegenheiten. Mein Interesse für das Geistesleben war sehr abgeflaut. Meine gesellschaftliche Existenz war nicht zufriedenstellender als meine körperliche. Die eine wie die andere war eine Abfolge kleiner Widrigkeiten, die mich ohne Unterlass quälten und nie zur Ruhe kommen ließen. Ein verstopftes Waschbecken, eine nicht funktionierende Internetverbindung, Strafpunkte für undiszipliniertes Fahren, betrügerische Putzfrauen, Fehler in der Steuererklärung. Ich stellte mir vor, dass man im Kloster den meisten dieser Sorgen entkäme. Man legt die Last seines eigenen Lebens ab. Man entsagte zwar auch der Freude. Dafür hat man aber zumindest ein Dach über dem Kopf, eine warme Mahlzeit auf dem Tisch und im besten Fall das ewige Leben noch mit dazu. Miriam klingelte gegen 19 Uhr bei mir. Herzlichen Glückwunsch, François. Sie küsste mich noch in der Tür. Ein langer, lustvoller, sinnlicher Kuss. Sie sah großartig aus, mit ihrem schwarzen Bob, ihrer sehr weißen Haut und den dunklen Augen. Sie trug einen schwarzen Mini und Strümpfe. Als sie sich auf das Sofa setzte, blitzten Nein, Streifen sehr weißer Haut hervor. Gefunden, dass mir gefiel. Etwas Ungewisses und Fatales lag in diesem Moment. Dann, mit einem Mal, spreizte sie ihre Schenkel. Sie trägt kein Höschen. Komm, François. Komm, ich blas dir ein. Ich blas dir jetzt richtig schön ein. Komm. Setz dich aufs Sofa. Ich gehorchte, ließ sie mich ausziehen, sah ihr dabei in die Augen. Es machte mich an, ihr dabei zuzusehen. Merkwürdig. Diese Mischung aus Konzentration und Rausch. Wellen der Lust durchströmten mich. Ich löste mich auf, konnte mich kaum aufrecht halten, war kurz davor, in Ohnmacht zu fallen. Hör auf! Oh, willst du noch nicht kommen? Nein, nein, noch nicht. Na gut. Ich hoffe, das soll heißen, dass du mich nachher noch vögeln willst. Ha? Dann essen wir jetzt was, oder? Ich hatte Sushi besorgt. Zusammen mit 2 Flaschen Champagner stand es im Kühlschrank. Weißt du, François? Was? Ich bin weder eine Nutte, noch bin ich Nymphoman. Und wenn ich dir entblase, dann weil ich dich liebe. Weil ich dich wirklich liebe. Weißt du das? Ja. Ich wusste es. Vielleicht sollten wir uns als Paar eine zweite Chance geben. Irgendwas schien Miriam tief in Gedanken zu beschäftigen. Sie leerte ihr Glas, seufzte und schenkte sich nach. Meine Eltern haben beschlossen, Frankreich zu verlassen. Das verschlug mir die Sprache. Sie leerte das zweite Glas und schenkte sich ein drittes ein. Dann sprach sie weiter. Sie wandern nach Israel aus. Unser Flug nach Tel Aviv geht nächsten Mittwoch. Sie wollen nicht mal die zweite Runde der Präsidentschaftswahlen abwarten. Es ist total irre. Sie haben alles ohne ein Wort hinter unserem Rücken organisiert. Sie haben ein Konto in Israel eröffnet und irgendwie eine Wohnung gefunden. Mein Vater hat sich seine Rente auszahlen lassen. Sie haben das Haus zum Verkauf angeboten und alles ohne uns was zu sagen. Bei meinem kleinen Bruder und meiner kleinen Schwester verstehe ich das. Ja, die sind vielleicht ein bisschen jung. Aber ich bin 22 und sie stellen mich vor vollendete Tatsachen. Ihre Eltern waren nicht die einzigen, die gingen. Miriam wusste noch von mindestens 4 oder 5 Freunden, die auch alles aufgelöst hatten, um nach Israel zu gehen. Meine Eltern sind fest davon überzeugt, dass mit den Juden in Frankreich etwas Schlimmes passieren wird. Komisch. Warum fällt ihnen das jetzt ein? Nach 50 Jahren? Ich habe ihnen gesagt, das ist total bescheuert. Der Front National ist doch schon lange nicht mehr antisemitisch. Naja, also so lange ist es auch noch nicht her. Aber du bist zu jung, um ihn noch zu kennen. Jean-Marie Le Pen, der Vater. Der war noch einer von alten Schlag. Trottel, völlig ungebildet. Sicher hat er weder Drummond noch Maurras gelesen, aber ich denke, er wird davon gehört haben. Für seine Tochter spielt das alles natürlich keine Rolle mehr. Nun, selbst wenn der Moslem durchkommt, glaube ich nicht, dass du viel zu befürchten hast. Immerhin muss er sich mit den Sozialisten verbünden. Er kann nicht machen, was er will. Wieder schenkte sie sich nach. Was soll ich in Israel? Ich spreche kein Wort Hebräisch. Meine Heimat ist Frankreich. Ich liebe Frankreich. Ich liebe Käse. Ich hab noch welche. Wie ein Clown sprang ich aus und suchte im Kühlschrank herum. Und außerdem, François, komm, Ich will nicht, dass das mit uns beiden jetzt aufhört. Sie begann zu weinen. Ich schloss sie in die Arme. Ich hatte ihr nichts Sinnvolles zu entgegnen. Ich führte sie ins Schlafzimmer und umarmte sie wieder. Sie weinte leise weiter. Sonntag, 22. Mai. Um 8 Uhr erwachte ich und setzte einen Kaffee auf. Am Himmel vor dem Fenster schwebten pausbäckige kleine Cumuluswolken in Blau. Wolken des Glücks. Wolken, deren glänzendes Weiß nur da ist, um das Himmelblau besser zur Geltung zu bringen. Wolken, wie Kinder sie malen, wenn sie ihr allerschönstes Landhaus zeichnen. Mit einem rauchenden Schornstein, einer Wiese und Blumen. Keine Ahnung, was ich mir dabei dachte, ITL einzuschalten. Der Ton war sehr laut eingestellt und ich brauchte eine Weile, um die Fernbedienung zu finden und die Lautlos-Taste zu drücken. Zu spät. Ich habe Miriam geweckt. Verschlafen ging sie zum Wohnzimmersofa und schmiegte sich hinein. Dieser kurze Augenblick des Friedens ist vorbei. Ich stellte den Fernseher laut. Die Informationen über die geheimen Verhandlungen zwischen der Sozialistischen Partei und der Bruderschaft der Muslime waren während der Nacht im Netz aufgetaucht. Mohammed Ben Abbas hatte umgehend eine Pressekonferenz einberufen. Wohlgenährt und heiter, den Journalisten gegenüber um keine Antwort verlegen, wirkte er wie einer dieser guten alten tunesischen Händler um die Ecke. Was sein Vater übrigens tatsächlich Mehr als jeder andere habe ich von der republikanischen Meritokratie profitiert. Weniger als jeder andere will ich ein System untergraben, dem ich alles zu verdanken habe. Bis hin zu der höchsten Ehre, sich dem französischen Volk zur Wahl stellen. Ben Abbas erzählte von der kleinen Wohnung über dem Laden, wo er seine Hausaufgaben gemacht habe. Er ließ kurz seinen Vater auferstehen. Nur so viel, dass es berührend ist. Er macht das wirklich großartig. Die Zeiten haben sich geändert. Immer häufiger wünschen sich Familien, jüdische, christliche, muslimische, für ihre Kinder eine Erziehung, die sich nicht auf die reine Wissensvermittlung beschränkt, sondern eine spirituelle Bildung im Sinne ihrer Tradition gewährleistet. Die Rückkehr zur Religion ist eine tiefgreifende Entwicklung, die sich durch die gesamte Gesellschaft zieht. Die nationale Erziehung muss dem Rechnung tragen. Im Grunde geht es nur darum, den Rahmen der republikanisch geprägten Schulen zu erweitern und sie dafür zu rüsten, in Einklang und Harmonie mit den großen spirituellen Traditionen unseres Landes zu leben, mit der muslimischen, der jüdischen. Selbst die verbissensten, streitlustigsten Journalisten waren in der Gegenwart von Mohammed Ben Abbas wie hypnotisiert, wie aufgeweicht. Einzig Marine Le Pen war in Angriffslaune. Sie wirkte wach und frisch zurechtgemacht und wurde aus einer leichten Froschperspektive vor dem Pariser Rathaus gefilmt. Man könnte fast meinen, sie sei hübsch. Jedenfalls im Vergleich zu ihren vorherigen Auftritten. Nach der Wende von 2017 musste sie gedacht haben, man habe als Frau wie Angela Merkel auszusehen, um an den Gipfel der Macht zu gelangen. Und so ahmte sie die respektgebietende Ehrwürdigkeit der deutschen Bundeskanzlerin bis hin zu ihrer Frisur und dem Schnitt ihrer Blazer nach. Heute aber sprüht sie nur so vor revolutionärem Elan. Ich war sofort eingenommen von dem republikanischen, ja sogar antiklerikalen Charakter ihrer Rede. Ich möchte euch an die Worte des Marquis de Condorcet vor der Nationalversammlung 1792 erinnern. Er gedachte den Ägyptern, den Indios, die in ihrem menschlichen Geiste so weit entwickelt war. Ich dachte, sie ist Katholikin. Keine Ahnung. Ihre Wähler sind es jedenfalls nicht. Bei den Katholiken ist dem Front National nie der Durchbruch gelungen. Sie sind zu solidarisch und zu aktiv in der dritten Welt. Also passt sie sich an. Marine Le Pen rief in ihrer Rede für Mittwoch zu einer großen Demonstration über die Champs-Élysées auf. Ich habe nicht vor, dafür bei der Polizeipräfektur eine Genehmigung einzuholen. Die Behörden sollten jetzt gewarnt sein, dass unsere Demonstration auch im Falle eines Verbots stattfindet. Geschlossen hatte sie ihre Rede mit einem Zitat aus der Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte von 1793. Komme, was da wolle. Wenn die Regierung die Rechte des Volkes verletzt, ist für das Volk und jeden Teil des Volkes der Aufstand das heiligste seiner Rechte und die Unerlässlichste seiner Pflicht. Miriam sah auf ihre Uhr und machte eine verdrossene Geste. François, ich muss los. Ich habe meinen Eltern versprochen, mit ihnen zu Mittag zu essen. Ich schaltete auf stumm. Marine Le Pens Bewegungen wurden lebendiger. Sie ballte die Fäuste in der Luft. Dann plötzlich breitete sie heftig die Arme aus. Ich hoffe wirklich, dass ich bald wiederkommen kann, weißt du? Ich bleib nur ein paar Monate, bis sich die Dinge in Frankreich geklärt haben. Sie zog ihren Rock an. Und du? Was willst du machen? Was glaubst du denn, wie es in der Uni wird? Ich begleitete sie zur Tür. Ich hatte keinen blassen Schimmer und es war mir außerdem völlig egal. Dienstag, 24. Mai. Miriam meldete sich erst Dienstagabend um kurz nach 11 wieder. Sie klang gut, so als hätte sie wieder Zuversicht gewonnen. Die Dinge in Frankreich werden schnell wieder ins Lot kommen. Ich bezweifelte das. Nicolas Sarkozy wird auf die politische Bühne zurückkehren und wir einen Retter empfangen werden. Mir erschien das sehr unwahrscheinlich, aber ich wollte sie ihrer Illusion nicht berauben. Unser Flugzeug geht morgen sehr früh. Wir können uns vor meiner Abreise also nicht mehr treffen. Ich habe noch so viel zu tun. Angefangen beim Kofferpacken. Es ist nicht einfach, in 30 Kilo Gepäck ein Leben unterzubringen. Ich hatte nichts anderes erwartet. Trotzdem spürte ich beim Auflegen einen Stich im Herzen. Von nun an werde ich sehr allein sein. Mittwoch, 25. Mai. Am nächsten Morgen, auf dem Weg zur Universität, war mir beinahe wieder fröhlich zumute. Vielleicht sind die politischen Ereignisse der letzten Tage und Miriams Abreise ja nur ein böser Traum. Eine Fehleinschätzung, die prompt bestraft wurde. In der Rue du Santoy angekommen, sah ich mit großer Überraschung, dass die Tore zu den Universitätsgebäuden fest verriegelt waren. Die Uni bleibt den ganzen Tag bis auf weitere Anordnung geschlossen, rief uns der Wachmann zu. Bitte, gehen Sie nach Hause. Man wird Sie gesondert informieren. Der Wachmann war ein Senegalese, den ich seit Jahren kannte und mochte. Er hielt mich zurück, als ich gerade gehen wollte. Die Lage ist allen kursierenden Gerüchten zufolge schlimm, wirklich schlimm. Es würde mich sehr wundern, wenn die Universität in den nächsten Wochen ihren Betrieb wieder aufnimmt. Vielleicht weiß Marie-Françoise etwas. Im Laufe des Vormittags versuchte ich mehrmals erfolglos, sie zu erreichen. Dabei schaute ich ITL. Die vom FN organisierte Demonstration ist gut besucht. Die Place de la Concorde ist schwarz vor Menschen. Laut Organisatoren sind 2 Millionen gekommen. Die Polizei spricht hingegen nur von 300.000. Pünktlich um 14 Uhr schob sich der von Marine Le Pen angeführte Menschenzug über die Champs-Élysées in Richtung Triumphbogen, wo sie um 15 Uhr eine Rede halten wollte. Ein riesiges Transparent, das über die ganze Breite der Avenue reichte, trug die Aufschrift »Wir sind das Volk«. Auf vielen kleineren Schildern in der Menge stand etwas einfacher: Das ist unsere Heimat. Kurz nach 18 Uhr rief mich Marie-Françoise zurück. Der Nationale Hochschulrat hat sich gestern Abend versammelt, aber es sind bisher keine Informationen durchgesickert. Sicher weiß ich nur, dass die Uni nicht vor Ende der Wahlen wieder öffnen wird. Wohl auch nicht mehr vor dem neuen Semester. Und die Examen? Ja, die können auch erst im September stattfinden. Ganz allgemein scheint mir die Lage ernst zu sein. Mein Mann ist sichtlich beunruhigt. Seit Beginn der Woche arbeitet er 14 Stunden täglich. Gestern hat er sogar in seinem Büro geschlafen. Sie legte auf, nicht ohne mir zu versprechen, sich zu melden, sobald sie mehr erfahre. Ich hatte nichts mehr zu essen, also beschloss ich im Géant Casino etwas einzukaufen. Wenigstens auf den Schalengeschmack der Mikrowellengerichte ist Verlass. Im Vergleich zu den trostlosen Misslichkeiten von Heussmanns Helden waren sie trotzdem ein Fortschritt. Sie haben sogar nichts Feindseliges an sich. Das Gefühl, Teil eines enttäuschenden, aber für alle gleich verlaufenden kollektiven Experiments zu sein, kann dazu führen, dass man sich damit abfindet. Merkwürdigerweise aber war der Supermarkt fast leer. In einem Anfall von Begeisterung und mit dem Beigeschmack von Angst füllte ich schnell meinen Einkaufswagen. Sperrstunde. Ohne ersichtlichen Grund schoss mir das Wort durch den Kopf. Einige der hinter ihren verlassenen Kassen wie aufgereiht dastehenden Kassiererinnen hörten Radio. Ja, die Demonstration ist immer noch im Gange. Bisher hat man aber noch keine Opfer zu beklagen. Das kommt später, wenn die Demo sich auflöst. Zu Hause angekommen, wärmte ich mir Rinderzunge mit Madeira-Soße auf. Gummiartig, aber geschmacklich in Ordnung. Dazu schaute ich Fernsehen. Inzwischen wehren sich die Zusammenstöße zwischen der Polizei Man sah Gruppen maskierter Männer umherjagen, mit Sturmgewehren und Maschinenpistolen bewaffnet. Jetzt konnte ich auch von draußen ein fortgesetztes Geknalle hören. Geräusche von Salven. Vereinzelte Explosion. Entfernt sah ich eine Rauchsäule in den Himmel über den Häusern steigen. Das muss ungefähr von der Plastik-Clichy kommen. Das Fernsehen bestätigte meine Vermutung. Der gesamte Plastik-Clichy stand in Flammen. Man konnte die ausgebrannten Wracks einiger PKW und eines Busses erkennen. Und inmitten des Feuers erhebt sich imposant und schwarz die Statue von Marcel. Ich schaltete den Fernseher aus und legte mich ins Bett. Sie hörten Unterwerfung von Michel Urbeck, Teil 1 des Hörspiels von Leonhard Koppelmann. Es spielten Samuel Weiß als François, Wolfram Koch als Joris Karl Heusmanns, Imogen Kogge als Marie-Françoise Tanneur, Johannes Silberschneider als Alain Tanneur, Johann von Bülow als Godefroy L'Empereur, Julia Riedler als Myriam, Wolfgang Michalek als Mohammed Ben Abbes sowie Hedi Kriegeskotte als Marine Le Pen und viele andere mehr. Aus dem Französischen von Norma Kassau und Bernd Wilczek, Musik von Rainer Römer, Hörspielfassung und Regie Leonhard Koppelmann, eine Produktion des SWR von 2015. Teil 2 hören Sie Samstag in einer Woche. Mehr Infos zum Hörspiel sowie viele Hörspiele zum Nachhören und Downloaden, die gibt's im Netz unter srf.ch, Stichwort Hörspiel. Und hier am Sender geht's jetzt weiter mit einem Meister aller Tasten. Pianist Christoph Stiefel ist jetzt Gast von Jodok Hess und Sie widmen sich George Duke in der Jazz Collection. Viel Vergnügen. Mm-hmm.